Das Ende ist längst vorüber. Wir gedenken nicht dessen, was stattgefunden hat, sondern dessen, was niemals mehr stattfinden wird. Beim Streit um die Praktikumsplätze in der Abfallhalle des Chico Mendes Instituts. Denn die sozialen Bezüge werden nicht mehr über die Uni hergestellt. Sie verbleiben am Heimatort. Sie sind Provinz. Ich streike nicht mehr, weil Ossi aus Goslar, nein, weil Gossi aus Oslar, nein, weil Ossi aus Goslar kommt. Die Universität ist als entscheidender Ort zunehmend unwichtig geworden. Tempogedrängtheit, Dichte und doch Unverbindlichkeit. Warum wir uns immer selbst verletzen? Wenn Sie die Universität keine zentrale Rolle mehr im Leben der Studierenden spielt, dann ist es auch nicht mehr zwingend, ihre Rolle in der Gesellschaft, ihre Selbstorganisation und ihre Inhalte zu reflektieren. Zu fordern, zu fordern. Das passt so richtig schön zu dem Gerücht, dass Dahlheim zum Frühstück 3 Bücher liest. Ich streike nicht mehr, weil wir immer alles zweimal machen müssen. Wir müssen uns ein Bild nehmen, egal woher. Irgendwo werden wir Selbstbestimmung erfahren haben. Ein Wutanfall an einem bestimmten Ort. Dazu benötigt der Fachbereich eine Verbesserung der räumlichen Situation hinsichtlich Verstreuung, Ausstattung, Größe, Eignung und Zahl. Alle Macht den Ratlosen, aller Rat den Machtlosen. Hallo, ist das hier der Korat? Nee, wir sind die Verhandlungskommission. Suchst du die VV-Vorbereitungsgruppe? Aber ich denke, das macht der Aktionsrat. Taz am 21. Egal, ob Verwaltung mit ihren Strukturen, Strukturanpassungen, Transparenz, Entscheidungsstrukturen und Basisdiskussionen sind erfahrungsgemäß und produktiv. Inhaltsratssitzung 17.30 Uhr FU. Der Diskussionsleiter wird ohne Widerspruch festgelegt. Die Theaterwissenschaft beantragt die Erstellung eines Meinungsbildes zur Stellungnahme zur Funktion und Arbeitsweise des Inhaltsrats, im Folgenden Stellungnahme genannt. Die Islamwissenschaft beantragt die Behandlung der Diskussionspunkte des IHR vom 16.12., im Folgenden Diskussionspunkte genannt. Die Diskussionsleitung sagt, dass Besucherinnen nicht mitstimmen dürfen, dass aber jeder reden darf. Es wird angemerkt, dass persönliche Meinungen als solche zu kennzeichnen sind. Die Theaterwissenschaft findet eine Abstimmung über die Diskussionspunkte nicht sinnvoll und beantragt, die Stellungnahme in den VVs abstimmen zu lassen. Die Philosophie will die Diskussionspunkte hier abstimmen lassen. Die Germanistik findet, das Lesen des Statuts sei eine Strafarbeit und... Man muss nicht dabei gewesen sein. Nur Fremdheit ist das Gegengift gegen Entfremdung. Aber hierbei ist ja nicht mal mehr auf die Streikbrecher Verlass. Man muss nicht dabei gewesen sein, um zu lernen, dass man in seinem Protest nichts ändert. Herrschaft wird immer dort sichtbar, wo sie sich gefährdet sieht. Und sei es nur in ihrer Legitimation, dort schlägt sie jedoch erbarmungslos zurück. Sie bewegt sich ständig zwischen Absorbieren, Ignorieren oder Ausgrenzen ihrer Gegner. Niemals nimmt sie sie ernst im Sinne einer gleichwertigen Auseinandersetzung. Hinter jedem scheinbaren Zuhören steht die Möglichkeit und die Drohung des Knüppels. Ich streike nicht mehr, weil wir jetzt einen professoral-studentischen Nachmittagstee haben. Immer noch 21. Überschrift, das Ende des Professorenzeitalters. Lehre ist, wenn man einen Hörer hat. Sobald man zwei hat, ist es Vulgarisierung. Einer, der zuhört, hat nichts mehr zu lernen. Den Ratlosen die Macht? Nein, oder die Macht? Die Macht der anderen. Aber... Oder wieder die Ohnmacht. Die eigene Ohnmacht? Oder... sich dumm machen lassen. Ohnmacht, sich dumm machen. Aber weder lösbar noch zu lassen. Fast Aufgabe. Unlösbar. Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Interdiszipliniert. Aritätenstudium in gesellschaftlicher Verantwortung. Autonomie der Lehrinhalte sind meiner Meinung nach keine an sich Qualitäten. Drittens, Konstitution und Arbeitsweise des Koordinationsrates. Forderungskatalog des Fachbereich 1. Aufruf. Wir Studenten, bitte besprecht Nachfolgendes in euren Institutsvorfahren. Betroffenen Studium scheint erst einmal nichts weiter zu garantieren. Delegierte Stimmberechtigte. Bei 11 Instituten, also maximal 22. Also darüber hinaus ergänzend oder zusammenfassend fordern wir. Das hier vorgestellte Modell nach Delegationsprinzip soll die Festsetzung eines Studiums, einer Ausbildung ab. Ich streike nicht mehr, weil ich unter den gelb-weißen Zebrastreifen gekommen bin. Anwesend! Ausländerin Soziologie, Erbe, Geophysie, die Möwe, Insti, Geologie, Stahlem, Astaromanie, EOI, Jura, Informationswissenschaft, Chemie, Islam, Vimedi, Philosophie, Landschaftsla, Geogra, Lisiosi, KW mit Umfrag studieren mit Sutzpetz, Tegelack, Hep 1, 2, Vivi, Monika, Birl, HG, BW, Lack, Kaffee, Lack, Streik,